In den dunkelsten Stunden des römischen Weltreiches tauchte eine Barbarenhorde auf, die ein ganzes Land für sich beanspruchte. Es sind machthungrige Heiden, zu deren Kultur Verrat, Blutfehden und gnadenlose Brutalität gehören. Sie kommen als Plünderer, aber ihr Name überdauert, eingebrannt auf der Landkarte Europas. Der Donnerhall ihrer Eroberung hallt durch den Kontinent. Ihr Erbe findet sich auf der ganzen Welt. Die Sachsen. Am Ende des 4. Jahrhunderts sucht eine wilde Horde barbarischer Krieger die Ränder Europas heim. Die Sachsen. Ständig führen sie mit ihren Nachbarn Krieg, denn sie leben für Ehre und Gold. Mit Gold bekommt man auch die besten Krieger. Wer unter den Barbaren einen guten Ruf hat, zieht die besten Anhänger an. Ihr Ruf als mächtige Krieger machte sie zu hervorragenden Rekruten für die römische Armee. Sachsen waren schon länger in der römischen Armee. Daher ist ein Teil von ihnen gut ausgebildet und militärisch organisiert. Ihre Dörfer liegen an der oft ungastlichen Nordseeküste. Und als berüchtigte Piraten terrorisieren sie beide Seiten des Ärmelkanals. Wenn sich die Krieger für einen Feldzug bereit machen, versammelt sich die Dorfgemeinschaft voller Bewunderung und Respekt. Aber auch der Kriegsherr erkennt die Autorität des Priesters an. Denn nur er weiß, wie man sich die Götter gewogen machen kann. Ihre Mythologie gleicht der der Wikinger und anderer nordischer Völker. Die wichtigsten Götter waren Odin und Wotan. Ihre heidnischen Rituale haben den Sachsen bisher immer Erfolg in der Schlacht gebracht. Aber ihr Stern scheint zu sinken. Sie glauben, dass Tieropfer die Götter dazu bringen, ihre Feinde zu vernichten. Aber gegen die Natur selbst kann ihnen nichts helfen. Überschwemmungen verwüsten ihr Land. Die Küsten waren von Sturmfluten betroffen. Es gab einen Klimawandel. Viele Küstensiedlungen, die im 3. und 4. Jahrhundert wuchsen, hörten am Ende des 4. Jahrhunderts einfach auf zu existieren. Als ihre Dörfer hinweggespült sind, müssen die Sachsen sich eine neue Heimat suchen. Und sie finden sich auf einem Kontinent mit vielen anderen Barbarenstämmen auf der Wanderschaft wieder. Der Zug bringt große Entbehrungen, Kämpfe und Heimatlosigkeit. In zwei kleinen Brüdern, Hengist und Horsa, wächst in dieser Zeit ein großes Verlangen. Sie werden, der Legende nach, ihr Volk eines Tages in eine neue und bessere Heimat führen. Auf der anderen Seite der stürmischen Nordsee liegt ein verheißungsvolles Land. Britannien, der nordwestliche Teil des Römischen Reiches. 400 Jahre lang haben die Römer das Land mit eiserner Faust beherrscht. Aber als die Barbaren Rom angreifen, entscheiden die Römer plötzlich, die Insel aufzugeben. Tausende Legionäre werden zurückgerufen, um das römische Kernland zu verteidigen. Und die Bewohner Britanniens sind in höchster Gefahr, sich selbst überlassen. Sie bedrohten sich nicht nur untereinander, sondern auch räuberische Völker von außen bedrohten sie, besonders die Pikten aus dem Norden und die Iren verwüsteten Britannien. Immer wieder suchen barbarische Pikten die britische Aristokratie in ihren im römischen Stil gebauten Villen heim. Die grimmigen Krieger aus Schottland lassen den Briten keine Fluchtmöglichkeit, wie der Mönch Gildas im 6. Jahrhundert schildert. Die Barbaren trieben uns zum Meer. Das Meer trieb uns zu den Barbaren. Wir hatten nur die Wahl zwischen dem Tod durch Ertrinken oder abgeschlachtet zu werden. Zu wenige römische Soldaten waren zu ihrem Schutz geblieben. Und als die Briten Rom um Meer baten, wurden sie abgewiesen. Den romanisierten Briten muss es wie der Weltuntergang erschienen sein. Das Land wird von Hunger geplagt und Bürgerkrieg bricht aus. Die Briten übernahmen die Verantwortung für Militär und Regierung. Das hatten bisher die Römer für sie getan. Und nun stellt sich die Frage, ob die Briten überhaupt dazu in der Lage waren. Militärisch waren sie es jedenfalls nicht. Ein überlebender Soldat beeilt sich, den britischen Adligen die Nachricht von der jüngsten Niederlage zu überbringen. Die verzweifelte Oberschicht wird jetzt von einem ehrgeizigen Mann dominiert. Vortigern. Vortigern ist eine legendäre Figur, denn sein Name stammt erst aus späteren Quellen. Vorher wird er Tyrannus Superbus, der überheblichste Tyrann, genannt. Aber er war wohl ein recht einflussreicher König auf der Insel. Vortigern schlägt eine typisch römische Lösung des Problems vor. Er wird Söldner anwerben. Und auf der anderen Seite der Nordsee ist zumindest ein Stamm unter Waffen und kampfbereit. Die Sachsen. Es ist leicht, Vortigern im Nachhinein zu kritisieren. Es ist doch verrückt, die Angelsachsen einzuladen, die doch schon Räuber und Piraten waren, also Teil des militärischen Problems, und sie dann als die militärische Lösung anzusehen. Aber was hätte er sonst tun sollen? Was konnte schlimm daran sein, 3 Schiffsladungen Angelsachsen auf eine Insel von Millionen einzuladen? Wie konnte Vortigern voraussehen, was passieren würde? 449 überqueren, wie es heißt, 3 Boote der Sachsen das Meer. An einem alten römischen Bollwerk treffen die Pikten auf die Sachsen, die von den Brüdern Hengist und Horsa, mittlerweile erfahrene Kriegsherren, angeführt werden. Es ist eine Wanderbewegung von Männern, von Kriegern, die schon von den Römern ausgebildet wurden, die an der Seite der Römer gekämpft haben und wahrscheinlich wie die späte römische Armee bewaffnet waren. Sie kannten sich in der Kriegsführung aus. Wie die Römer rücken die Sachsen hinter Schilden hervor. Die Pikten hingegen stürmen Hals über Kopf in die Schlacht. Die Sachsen drängen die Pikten endgültig in das Hochland zurück. Der britische Anführer Vortigern gibt ein opulentes Fest zu Ehren seiner neuen Verbündeten. Aber die Tafel mit den rauen Sachsen zu teilen, schockiert die britischen Adligen. Noch glaubt Vortigern, dass die Sachsen ihm gute Dienste leisten werden, wenn er sie entsprechend belohnt. Als Söldner bekamen die Sachsen Verpflegung, Ausrüstung, Geld und vielleicht etwas Land. Aber sie wollten mehr. Als die Zahl der Sachsen wuchs, wuchsen auch die Begehrlichkeiten von Hengist und Horsa. Die nächste Welle von sächsischen Schiffen brachte nicht nur Krieger, sondern auch Frauen und Kinder. Die erste Einwanderungswelle nach Britannien war nicht groß. Die zweite war größer. Es waren Zehntausende. Unter den Einwanderern ist Hengists Tochter, die nordische Schönheit Rowena. Vortigern ist von der heidnischen Prinzessin hingerissen und will sie unbedingt zur Frau nehmen. Hengist verlangt einen spektakulären Brautpreis. All die Ländereien des Südostzipfels von Britannien. Das ganze heutige Kent. Die Briten halten Vortigerns unheilige Verbindung mit einer Heidin für blasphemisch. Die schwierige Partnerschaft treibt auf eine Katastrophe zu. Bald werden die Sachsen ihren Namen in Blut über die grünen britischen Landschaften schreiben. Wo ist das Blick? Vortigern, Anführer der Briten, hat viele seiner Adligen von ihrem angestammten Land vertrieben, um damit seine sächsischen Söldner zu entlohnen. Noch schlimmer ist, dass er sich eine heidnische Braut genommen hat. The Britons were Christian and had been for more than a century, and they were heirs. Die Briten waren seit über einem Jahrhundert Christen. Sie waren Erben einer christlichen und römischen Kultur. Die Sachsen kamen ihnen sehr fremd vor, ethnisch wie kulturell. Die Sachsen werden als Barbaren beschrieben, die wie Tiere sind. Sie werden oft mit Hunden oder Wilden verglichen. Vortigerns Probleme werden zur Erntezeit offenkundig. Seine Leibeigenen können nicht genug Lebensmittel bereitstellen, um den wachsenden Bedarf der Barbaren zu decken. Die Klimaveränderung sorgt für eine schlechte Getreideernte. Der Handel kommt zum Erliegen, die landwirtschaftliche Produktion verringert sich. Eine regelrechte Hungersnot, die zeigt, dass die Briten nicht gleichzeitig sich und die Angelsachsen versorgen können. Vortigern kann nicht genug Lebensmittel an seine Söldner liefern und bricht damit ein Recht, auf dem die Sachsen bestehen. In dieser Welt muss jede Kränkung gerecht werden. Was passiert, wenn ein schlechter König seine Anhänger nicht belohnt, ihnen keine Reichtümer gibt, sondern sie kränkt? Dann muss der König Rache erwarten, denn ein Mann ist nur ein Mann, wenn er Vergeltung übt. Die Rache der Sachsen ist brutal. Ein Jahrhundert später ist für den britischen Mönch Gildas die Erinnerung daran immer noch lebendig. Alle größeren Städte lagen da nieder. Überall blitzten die Schwerter und Flammen prasselten. Heilige Altäre und Leichenteile waren mit einer roten Schicht geronnenen Blutes bedeckt. Vortigern wird für die Katastrophe verantwortlich gemacht. Seine eigenen Adligen jagen und töten ihn. Aber sein Tod beendet die Schwierigkeiten mit den Sachsen nicht. Die Briten hielten die Sachsen nicht für vertrauenswürdig, sondern für doppelzüngig. Das führte zu einer langen Reihe von militärischen und sozialen Konflikten. Vergeltung folgt auf Vergeltung. Auch der große sächsische Kriegsherr Horsa, der Bruder von Hengist, fällt in der Schlacht. Dann ruft Hengist zu Verhandlungen auf. Sie sollen bei Salisbury im majestätischen Steinrund von Stonehenge stattfinden. Es heißt, dass die Briten unbewaffnet kommen, um über den Frieden zu verhandeln. Ein alter und ehrbarer Brauch. Aber ein Brauch, den die Sachsen ignorieren. In ihren Stiefeln versteckt, tragen sie ihre berüchtigten langen Hiebmesser. Wenn Hengis Ruf morgen fährt, die Wink. Die Sachsen fallen über die nichtsahnenden Briten her. In der Nacht der langen Messer, wie sie später genannt wird, zerschlägt Hengist das Herz des britischen Widerstandes. Hengist ist wohl der faszinierendste Akteur der Einwanderungsgeschichten. Er betrügt und er wird doch zu einer mächtigen Figur, der man trotz des Verrats traut. Er ist der Begründer der Angelsachsen in England. Hengist soll in Kent 30 Jahre lang geherrscht haben, bevor er 488 eines natürlichen Todes stirbt. Bald darauf suchen andere sächsische Kriegsherren nach ihrer Gelegenheit. Von Anfang an gab es viele sächsische Banden und Militäreinheiten, die für sich und ihre Stammesführer Land haben wollten. Sie überschwemmen die Insel auf der Suche nach einer neuen Heimat. Die britische Oberschicht flieht in den Westen der Insel. Die Briten, die dort leben, wurden als Welsch bekannt. Das sächsische Wort für Fremder, der Ursprung der Bezeichnung Wales. Der verwegenste unter den neuen sächsischen Kriegsherren ist der legendäre Aelle. Er verfolgt die Briten bis in ihre gut gesicherten römischen Festungsstädte. Die Armeen sind klein. Eine Schlacht bedeutete vielleicht 60 Mann treffen auf 80. Die meisten Schlachten im 5. Jahrhundert kann man eher mit tödlichen Bandenprügeleien vergleichen, als mit einem Aufeinandertreffen von Infanteriedivisionen. Die Briten sind den Sachsen nicht gewachsen. So berichtet es die Angelsachsenchronik aus dem 9. Jahrhundert. Aelle belagerte Anderida, die römische Festung von Pevensey, und schlachtete alle ab, die darin waren. Nicht ein Brite ist verschont geblieben. Aber gerade als die Briten dem Untergang geweiht scheinen, regt sich Widerstand. Unter der Führung eines gefeierten Feldherrn planen die Briten, die heidnischen Eindringlinge zurück ins Meer zu treiben, wo sie hingehören. In 1491 verfolgt der grimmige sächsische Kriegsherr Aelle die Briten tief in ihre Rückzugsgebiete im Westen und schleift ihre Festungen. Aber nun bekommen es die Sachsen mit einem der größten Militärstrategen der Zeit zu tun, dem britischen General Ambrosius Aurelianus. In den letzten Jahren des 5. Jahrhunderts bringt er seine Landsleute dazu, ihre Heimat und ihre Lebensart zu verteidigen. Der Legende nach steht Ambrosius ein tapferer Kriegerfürst zur Seite, der im Laufe der Zeit unter dem Namen Arthur oder Artus ewigen Ruhm erlangen wird. Es gibt keine zeitgenössischen Beweise für König Artus als historische Figur. Vielleicht gab es ihn. Ganz sicher existierte er in den Köpfen der Briten als Symbol ihres Widerstands gegen die Sachsen. Artus ist ein Mythos und eine Botschaft für alle Zeiten. Aber auch ein Mythos und eine Botschaft für die Briten in dieser dunklen Zeit ihrer Geschichte. Die Briten werden sich ihr letztes Gefecht in einer alten römischen Bergfestung liefern. Mons Badonicus oder Mount Baden. Viele Historiker glauben, dass es sich um das heutige Bath handelt. Nicht einmal der Nebel von 1500 Jahren kann den Ruhm der Schlacht am Mount Baden trüben. Die britische Abwehr zu überwinden, erweist sich für die Sachsen als ausgesprochen kräftezehrend. Als sie endlich die Mauern überwinden, ruft Artus seine Truppen zusammen und macht einen alles entscheidenden Ausfall. Die Briten erringen einen entscheidenden Sieg. So ist sichergestellt, dass ihre Kultur überleben wird. Es war ein historischer Wendepunkt. Die sächsische Übernahme Englands wurde eine Zeit lang gestoppt. Die Briten hatten eine Weile Frieden. Und in dieser Zeit entstand der Mythos von Artus als dem Sieger von Mount Baden, als dem Schöpfer einer Camelot-Ära. Die Insel ist geteilt. Welschländereien im Westen und Sachsen im Osten. Auf sächsischer Seite steigen und fallen mehr als 30 Königreiche, die alle nach der Vormacht streben. Aus Bernicia kommt schließlich ein sächsischer Kriegsherr, der die Herrschaft über alle nördlichen Territorien an sich reißen will. Zu Beginn des 7. Jahrhunderts dominiert Ethelfried viele der umliegenden sächsischen Fürstentümer. Er raubt ihr Geld, ihre Ernten und besonders ihre Frauen. Im 7. und 8. Jahrhundert bestand Politik aus anhaltenden, aber begrenzten kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen benachbarten Stämmen oder Königreichen. Dabei ging es nicht um Zerstörung oder Übernahme, sondern meist um Tributzahlungen. Ein großer Kriegsherr nimmt sich, was er will. Für Ethelfried liegt die nächste Trophäe gleich nebenan, am Nordufer des Humber. In einem Gebiet, das später Northumbria heißen wird. Während die königliche Familie beim Mittagsmahl sitzt, ahnt sie nicht, dass ihre Welt zugrunde gehen wird. Der junge Prinz Edwin entkommt. Aber sein Vater, der König, wird ermordet. Seiner Schwester geht es nicht viel besser. Ethelfried beansprucht sie als seine Braut, um seinen Anspruch auf den Thron zu festigen. Könige waren einfach Personen, die von einem König abstammten und die ihren Anspruch erfolgreich, meist durch Gewalt, angemeldet haben, indem sie alle anderen mit Ansprüchen auf die Königswürde zwangen, ihre Herrschaft anzuerkennen. Über 10 Jahre verfolgt Ethelfried Edwin von Königreich zu Königreich und erobert neue Länder, während er versucht, seinen Rivalen zu töten. Aber irgendwie überlebt Edwin, bis er erwachsen wird. Aber sein Leben ist geprägt von Flucht und ständiger Gefahr. Wenn Todesgefahr den Verstand schärft, dann führt eine ständige Bedrohung des Lebens wohl dazu, sehr klar zu erkennen, was wirklich wichtig ist. Niemand 6 Sekunden. 615 erreicht Edwin das Königreich East Anglia. Er sucht Zuflucht beim mächtigen König Raedwald, seiner letzten Hoffnung. Raedwald sitzt mit Frau und Sohn in einem festlichen Saal, der alles enthält, was den Sachsen lieb und teuer ist. Die großen Säle sind das Symbol für Wohlstand und Geselligkeit für die Angelsachsen. Im Heldengedicht Beowulf steht der Saal für das Leben und die Fröhlichkeit. Es ist der Ort, an dem Krieger ihre Kräfte messen und Geschichten austauschen. Geschichten von Heldenmut und Schande. Bei den Sachsen ist klar, was sie wertschätzen, was gut und wahr ist, was nobel, was verachtenswert, was man an einer Person bewundern sollte. Ich glaube, sie haben auch gewusst, dass sich menschliches Potenzial in Krisensituationen entfaltet. Für den großen Redwald ist eine Krisensituation eingetreten. Edwin kommt in den Saal des Königs ohne Heimat, Vater oder Freunde. Doch er muss viele edle Qualitäten besessen haben, denn Redwald heißt ihn willkommen. Aber die Gastfreundschaft des Königs wird bald auf die Probe gestellt, denn Edwin zu beherbergen bringt ihn in einen direkten Konflikt mit dem blutdürstigen König von Northumbria, Æthelfrid. Ihr Kampf um die Herrschaft im Norden wird Britannien völlig verändern. Der edle König von East Anglia, Redwald, verspricht dem flüchtigen Prinzen Edwin, Zuflucht zu gewähren. Aber der hat einen gefährlichen Feind. Æthelfrid, den König von Northumbria. Wie die meisten Sachsen hält Æthelfrid eisern an seiner heidnischen Religion fest. Er ist sich sicher, dass die alten Götter mächtiger sind als der Gott der Christen. Die alten Götter sind nicht allmächtig, aber sie versprechen Sieg und Ruhm, wenn man dafür bezahlt. Wir nehmen an, dass Opfer zur sächsischen Religion gehörten. Ein römischer Adliger schrieb einen berühmten Text. Darin ging es um einen sächsischen Überfall auf Gallien. Sie raubten und plünderten. Und bevor sie die Küste verließen, um heimzufahren, opferten sie ein Zehntel ihrer Beute den Kriegsgöttern. Mithilfe grausiger Opferrituale ist Æthelfrid sehr mächtig geworden. Aber ein Ziel hat er noch immer nicht erreicht. Also stellt er König Redwald ein Ultimatum. Liefere mir Edwin aus, oder du bekommst meinen Zorn zu spüren. Redwald steckt in der Klemme. Die sächsische Tradition verlangt, Flüchtlingen das Gastrecht zu gewähren. Aber das Risiko scheint ihm zu hoch. Redwald beschließt, Edwin zu übergeben und die Angelegenheit damit zu bereinigen. Aber seine Frau ist anderer Meinung. Die Ehre der Familie steht auf dem Spiel. Dabei geht es nicht um Liebe oder persönliche Gefühle, nur um Ehre. Man kann also nicht leicht vergeben. Auf jeder Ebene dieser Kultur geht es um Opferbereitschaft und um das Sich-Erheben über die eigenen niedrigen Beweggründe. Darum etwas zu tun, das einem am Ende zum Ruhm gereicht. Redwalds Frau erinnert ihn daran, dass er Ruhm und Ehre erwirbt, wenn er Æthelfrid besiegt. Und ihr Sohn könnte dann den Thron von Northumbria für sich beanspruchen. Als Redwald sich neu entschieden hat, handelt er unverzüglich. Bevor seine Wahl Æthelfrid zu Ohren kommen kann, bereitet er einen Angriff vor. Könige mussten an erster Stelle Kriegsherren sein, keine Generäle im modernen Sinn. Sie schickten ihre Armeen nicht in die Schlacht, sondern führten sie persönlich und an vorderster Front. Redwalds Armee marschiert nicht in den Krieg, sondern nur zu den Schiffen. Das war der schnellste Weg zu Æthelfrid. Die Krieger aus East Anglia fahren etwa 300 Kilometer die Küste entlang, dann den Trent hinauf. Am Ufer seines Nebenflusses Idle entdecken sie Æthelfrids Feldlager. Der Überraschungsangriff gelingt. Die Gefechte der Angelsachsen waren Nahkämpfe. Einen solchen Kampf gibt es heute nicht mehr. Man schoss nicht mit einem Hochleistungsgewehr auf einen Gegner, den man vielleicht noch nicht einmal sieht, wenn man ihn trifft. Es war Nahkampf. Rädwalds Überraschungsangriff stürzt Ethelfrieds Streitmacht ins Chaos. Nach einem Vierteljahrhundert brutaler Herrschaft werden Ethelfried und seine Männer völlig aufgerieben. Wenn der eigene Kriegsherr tot ist, kämpft man weiter und verlässt das Schlachtfeld nicht. Wer das tut, erntet Verachtung. Man muss auch sein eigenes Leben geben, denn er hat ja dein Leben gefördert. Niemand zahlte an diesem Tag teurer für die Ehre als Rädwald. Er verlor seinen eigenen Sohn. Er wird Gerstuch und Betrafler meiner. Bleib jeder, Schöpus. An seiner Stelle ernennt Rädwald Edwin zum König von Northumbria. Edwins Glück hält an. Er heiratet die Tochter eines anderen bekannten Kriegsherren. Erst die Geburt ihres ersten Kindes führt zu Komplikationen. Seine Frau ist Christin. Sie gehört zu den ersten Sachsen, die den neuen Glauben angenommen haben. Einige Sachsen sahen Christus nur als einen weiteren Gott, der ihnen vielleicht bei der Schlacht zum Sieg verhelfen konnte. Sächsische Könige sind zum Teil deswegen übergetreten, weil sie Christus in einer militärischen Krise Treue gelobt hatten. Auch Edwin will Erfolge auf dem Schlachtfeld. Und er konvertiert 627 zum Christentum. Im Namen seines neuen Gottes begibt er sich auf einen großen Feldzug der Eroberung und Bekehrung. Er stößt nach Süden und Westen vor und unterwirft einen Großteil des Landes der Sachsen. Ihr Gott, wer werden die all die zerworfen? Für die Sachsen war Christus ein Krieger, der den Tod überwunden, das Kreuz besiegt hat. Er verkörperte also in ihrer Gesellschaft Männlichkeit und Tapferkeit. Edwins Leute stürzen heidnische Altäre und bieten die Taufe an. Tausende akzeptieren den Gott ihres neuen Monarchen. Es war keine Bekehrung, sondern eine Anerkennung der Macht des neuen Gottes. Die meisten Angelsachsen nahmen einen Gott der Macht und Erhabenheit an. Aber die alten Götter sind langlebig. Und manchmal üben sie auch Vergeltung. In 633 tötet ein Bündnis von heidnischen Sachsen Edwin. Dennoch, die christliche Saat, die Edwin ausgebracht hat, geht auf. Das weitere Schicksal von Edwins Wohltäter, dem mächtigen Krieger Rädwald, ist nicht überliefert. Aber 1939 wurden einige seiner Geheimnisse plötzlich gelüftet durch eine erstaunliche archäologische Entdeckung. Sutton Hoo. In Sutton Hoo gibt es ein großes Schiff mit einer Kammer darin, in der ein Mann mit reichen Gewändern liegt und mit Gegenständen aus der ganzen Welt. Viele Historiker sind davon überzeugt, dass es sich hier um die letzte Ruhestätte von Rädwald handelt. Die Funde aus dem Grab von Sutton Hoo belegen, dass die angelsächsischen Schmiede und Schlosser fast all das konnten, was die Römer auf der Höhe ihres Imperiums konnten. Es war ein erstaunlicher Fund, denn er schien vieles zu bestätigen, was für Mythen und Legenden gehalten wurde. Sutton Hoo überblickt hoch über einem Steilufer die See und feiert nicht nur die Größe Rädwalds, sondern auch die seiner gefürchteten seefahrenden Ahnen. Auch ein zukünftiger König wird sich auf den Geist dieser legendären Vorväter berufen. Denn eine neue Gefahr zeigt sich am Horizont, die den Sachsen Krieg bringen wird. Ein Krieg von Barbaren gegen Barbaren. Im 7. Jahrhundert bekehrte König Edwin von Northumbria die Sachsen zum Christentum. Aber nach seinem Tod kämpft sein Volk weiter untereinander in einem endlosen Kreislauf von Fehden und Erbfolgestreitigkeiten. Nun droht eine Macht von außen ihrer ganzen Lebensart ein blutiges Ende zu bereiten. Heidnische Wikinger aus Dänemark kommend greifen die Ostküste Britanniens an. Der sächsische König Edmund wird übermannt und gefangen genommen. Wikinger konnten sehr gefährlich werden. Obwohl die meisten ihrer Stammesführer nur kleine Flotten hatten, konnten sich verschiedene Kapitäne zu einem gemeinsamen Unternehmen zusammentun, einen Anführer wählen und dadurch sehr große Flotten aufbieten, die dann nicht wenige hundert Männer umfassten, sondern Tausende. Der Wikingerkriegsherr Guthrum zwingt die Sachsen brutal, seine heidnischen Götter anzuerkennen. Kurz vor 870 merkten sie, wie militärisch schwach einige der angelsächsischen Königreiche waren und wie zerstritten. König Edmund hatte nicht die Macht, sie aufzuhalten. Der sächsische König versucht, sich den neuen Herren tapfer entgegenzustellen und zahlt dafür einen schrecklichen Preis. Seine Lungenflügel werden aus seinem lebenden Körper gezogen und auf den Rücken gebunden, wie gefaltete Flügel. Eine Foltermethode, die als Blutaar oder Blutadler bekannt werden soll. Entsetzt beugen sich die sächsischen Könige dem Wikinger Guthrum. Im Januar 878 besteht nur noch ein angelsächsisches Königreich, Wessex, Westsachsen. Als Guthrum darauf einen Überraschungsangriff durchführt, muss Alfred, der junge König von Wessex, Hals über Kopf fliehen. Mitten im Winter kann er in das Gewirr eines Sumpfgebietes entfliehen, die sogenannten Somerset Fens. Zusammen mit einer kleinen Gruppe von Adligen organisiert Alfred den Widerstand. Aber niemand scheint dafür ungeeigneter als dieser zerbrechliche König. Er war seit seiner frühen Jugend kränklich und kam nur auf den Thron, weil seine vier älteren Brüder gestorben waren. Er ist ein Mann, der eher ein Buch liest oder den Papst in Rom besucht, als in einem kalten, nassen Sumpf einen Guerillakampf gegen einen brutalen Gegner zu organisieren. This is an individual. Trotz all seiner Leiden musste er sich als Krieger beweisen, um glaubwürdig zu sein und König werden zu können. Er zeichnete sich dadurch aus, dass er wie ein wilder Eber kämpfte. Um sein Land wiederzugewinnen, kehrt Alfred zu seinen barbarischen Wurzeln zurück. Er initiiert eine Reihe von kleinen Überraschungsangriffen, um seinen Gegner zu zermürben. Die Wikinger waren für ihn eine Geißel Gottes, genau wie seine schwächliche Konstitution. Eine Geißel, die ihn und sein Volk zur Erläuterung führen sollte. Gott züchtigt die, die er liebt. Das glaubte Alfred. Wie ein Vorgänger von Robin Hood schleicht sich Alfred an die Lager der Wikinger heran, um sie zu bestehlen und sein eigenes geknechtetes Volk zu versorgen. Seine Überfälle führen zur Entstehung von romantischen Sagen über einen jungen König, der die schändlichen Wikinger unter Guthrum überlistet. Als der Frühling kommt, schütteln die Sachsen ihre Angst ab und wenden sich scharenweise Alfred zu. Sein heroischer Widerstand im Sumpfland, sein überraschender Machtzuwachs, die Liebe, Freude und Erleichterung der Angelsachsen über einen Anführer, der unter ungewöhnlichen Umständen siegreich ist, ist so etwas wie eine Parole, mit der die Angelsachsen in England angesichts der Invasion der Wikinger fortbestehen können. Bei einem alten Wahrzeichen, dem Egbert Stone, beruft er ein geheimes Treffen ein, um zu sehen, wer von den Sachsen bereit ist, für ihn zu kämpfen. Er war ausersehen, etwas zu ändern. Jeden in der Gesellschaft für das Ideal zu gewinnen, ist natürlich unrealistisch. Aber warum nicht? Warum sollte man nicht jeden inspirieren können? Alfred gibt seinem Volk neuen Mut. Morgen werden die Sachsen auf die Wikinger treffen, um ihr Land zurückzufordern. Unten der Ohl und Fromm, wie hinten von Amagen Abin. Am zweiten Tag erreichen Alfreds Leute die Ebene von Eddington und das Feldlager der Wikinger. Alfreds Vertrauter Asser erinnert sich an den Tag in all seiner triumphalen Größe. Am Ende errang Alfred den Sieg durch Gottes Willen. Er überwand die Heiden in einem großen Gemetzel und verfolgte die Flüchtenden bis zu ihren Festungen und erschlug auch sie. Sie hatten keine Wahl, also ergaben sie sich zu Alfreds Bedingungen. Dazu gehörte nicht nur, dass sie sein Königreich verließen, sondern auch, dass König Guthrum und seine Anführer Christen wurden. Alfred war als einziger König übrig geblieben. Und so wird er 886 Oberkönig des ersten Vereinigten Königreichs der Angelsachsen. Im Krieg hat der König seine Fähigkeiten unter Beweis gestellt. Aber erst im Frieden zeigt er wirklich, was in ihm steckt. Er schuf ein völlig neues Militärsystem. Er baute 30 befestigte Städte, sogenannte Boroughs, und bemannte sie mit 27.000 Soldaten. Als die Wikinger am Ende des 9. Jahrhunderts wieder angreifen, kommen sie in ein ganz anderes Land mit starken Verteidigungsstellungen und einer mobilen Armee, die bereit ist, sie abzuwehren. Aber Alfreds dauerhaftestes Erbe besteht aus Wörtern und Wissen. Die Dänen haben die Gebildeten verschleppt und die Kirchen zerstört. Das ist für ihn mehr als ein Schaden an der Bevölkerung oder ein politischer Verlust. Es ist ein Verlust an Kultur. Er ruft also ein Bildungssystem ins Leben. Jeder freie Mann, der reich genug ist, soll seine Kinder zur Schule schicken, um Englisch zu lernen. Später können sie auch Latein lernen, aber Englisch kommt zuerst. Alfred beauftragt nicht nur die Übersetzung wichtiger lateinischer Texte ins Englische. 5 der Übersetzungen erstellt er selbst. Dann verteilt er Abschriften an die bedeutendsten Würdenträger. Dieses Geschenk macht deutlich, Wissen ist ein Schatz. Er ist derjenige, der aus all den verschiedenen Erbteilen das Bild eines Sachsen oder eines Engländers prägt. Er will, dass die Kultur bewahrt wird, weil es wichtig ist zu wissen, woher man kommt und von wem man abstammt. Das ist vielleicht der Grund, warum Alfred als einziger von allen englischen Monarchen als der Große bekannt wird. ...899 stirbt er im Alter von 50 Jahren. Sein Königreich aber blüht weiter, bis die Normannen 1066 die Herrschaft über England an sich reißen. Aber selbst Wilhelm der Eroberer kann einen 600 Jahre anhaltenden Fortschritt nicht auslöschen. Sächsische Ideale haben ein Land geprägt, das später einmal über Jahrhunderte die Welt beherrschen wird. Aus den kleinen Anfängen von Flüchtlingen, Vertriebenen und Piraten erblüht die ganze englischsprachige Zivilisation. In jedem Land, das vom britischen Empire geprägt wurde, stammen die Namen vieler Städte, der Geist der Gesetze und natürlich die Sprache von den sächsischen Kriegerkönigen. Sie sind eine direkte Verbindung der modernen Welt zur barbarischen Vergangenheit.